Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Ich habe gemerkt, dass mein Bein dick ist und es wurde immer schlimmer, es wurde zusehends schlimmer und ich wusste nicht, wohin mit mir. Ja. Das hat eigentlich vorher kein Arzt erkannt. Jeder sagt, nehmen es ab, aber das sagt sich so einfach, abgenommen habe ich. Ja, ich habe auch schon mal 20 Kilo mehr gewogen, aber an den Beinen bleibt es halt hängen. Maren Armer und Katrin Öxner, Lymphpatientinnen. Anatomisch ist es in den Büchern immer nur ganz kurz erwähnt. Und die Krankheitsbilder sind so weit gefächert, betrifft so viele Disziplinen. Die Nephrologie muss sich damit auseinandersetzen, die Kardiologie, die Onkologie, der normale Internist, der Phlebologe, der Venenfacharzt. Und jeder will sich halt nur auf sein Spezialgebiet beschränken, schließt seine Ursache aus und schickt den Patienten weiter. Dr. Birgit Fosso, Lymphologin am Klinikum Freising. Und es wird, muss man leider so sagen, einfach von vielen Ärzten jetzt nicht so diagnostiziert. Warum auch immer, Lymphe ist vielleicht auch ein bisschen so ein Stiefkind. Katja Pölln, Physiotherapeutin am Klinikum Freising. Die Lymphe, diese milchig-wässrige Körperflüssigkeit. Blass erscheint sie neben ihrem roten Bruder, dem Blut, das vielleicht alleine schon seiner Signalfarbe wegen die allgemeine Wahrnehmung dominiert. Auch in der Medizin gelten das Blut und sein Kreislauf als gut erforscht. Dagegen, beklagen Lymphexperten, finden die Lymphflüssigkeit und Erkrankungen des Lymphsystems bis heute zu wenig Beachtung. Dabei ist die Lymphe ein lebenswichtiger Saft. Die Lymphe. Das ist das Allerfeinste, Intimste und Zarteste in dem ganzen Körperbetrieb. So lässt Thomas Mann in seinem Roman Der Zauberberg Hofrat Dr. Behrens schwärmen, den leitenden Arzt im Davoser Lungensanatorium. Man spricht immer von dem Blut und seinen Mysterien und nennt es einen besonderen Saft. Aber die Lymphe, die ist ja erst der Saft der Säfte, die Essenz, Blutmilch. Eine ganz deliziöse Tropfbarkeit. Wasser. Eiweiße. Fette. Hormone. Blutserum. Enzyme. Mineralien. Fibrine. Zelltrümmerteile. Bakterien. Lymphozyten. Fremdkörper. Viren. Mehr als 5 Liter Lymphe produziert unser Körper am Tag. Sie fließt in einem eigenen Gefäßsystem, dem Lymphsystem. Hier wird sie auf etwa 2 Liter reduziert und in den Blutkreislauf eingeleitet. Das Lymphsystem ist, neben dem Blutkreislauf, das zweite wichtige Zirkulationsorgan des Körpers. Der Transport von Abfallstoffen und die Drainage des Gewebes sind seine Aufgaben. Ohne dieses Abwassersystem könnte der Mensch nicht leben. Er würde schier platzen, denn aus den feinsten Blutgefäßen drängt ständig Blutplasma in die Zellzwischenräume. Dort umspült diese Flüssigkeit die Körperzellen, damit sie daraus die nötigen Nährstoffe schöpfen können. Was die Zellen nicht mehr brauchen und ausscheiden, nehmen dann die Lymphgefäße auf und transportieren es ab. Bei rund 4% der Menschen in Deutschland fließt die Lymphe allerdings nicht so ab, wie sie soll. Bei manchen kann sich ein Lymphstau dadurch bemerkbar machen, dass sie besonders anfällig für Infekte sind. Immer wiederkehrende Mandel- oder Nasennebenhöhlenentzündungen können beispielsweise darauf hindeuten, dass das Lymphsystem überfordert ist. Hier schwören Naturheilkundler auf die heilende Kraft von Pflanzen wie dem Löwenzahn oder dem knotigen Braunwurz. Sie sollen, als Tee oder als Salbe angewendet, den Stoffwechsel anregen, den Lymphfluss stimulieren und damit helfen, die Abwehrschwäche zu überwinden. Für die Menschen, die unter einer chronischen Störung des Lymphsystems leiden, verspricht die sogenannte komplexe physikalische Entstauungstherapie Linderung. Das ist eine Kombination aus Lymphdrainage, Kompression, Bewegung und Hautpflege. Wie ist Ihnen denn gestern die Bandage bekommen? Sehr gut, sie hat sehr gut gesessen. Sie hat gut gepasst. Ich konnte mich gut bewegen hier. Und ich habe keine Druckstellen. Sehr gut. Ja. Dann machen wir das heute wieder so. Ja. Klinikum Freising. Ein weiß gekachelter Raum, in der Mitte eine Liege. An deren Fußende steht die Physiotherapeutin Katja Pöll. Sie streicht mit beiden Händen über die nackten Unterschenkel und Knie ihrer Patientin. Lymphdrainage ist eine sehr sanfte Art der Behandlung, weil Lymphgefäße ganz winzig klein sind. Und wenn man die zu fest behandelt, dann drückt man sie ab, macht man es zu leicht, aktiviert man sie nicht. Und wir müssen diesen Lymphgefäßen zeigen, ihr müsst schneller arbeiten, ihr müsst mehr mitnehmen und ihr müsst es in die Richtung bringen, wo ich das hinhaben möchte, da, wo das dann über den Körper abtransportiert werden kann. Katrin Öxner hat 2 Krebserkrankungen überstanden. Beide Male wurden ihr im Zuge der Behandlung etliche Lymphknoten entfernt, die zum Teil auch befallen waren. Das Ganze liegt nun schon mehr als 10 Jahre zurück. Man ist froh, dass man die erste Erkrankung, sage ich mal, bewältigt hat, dass es auch stabil ist. Aber die Lymphproblematik bestimmt schon mein Leben, ja. Die Lymphproblematik. Damit meint Katrin Öxner die Lymphödeme, die sich bei ihr einige Jahre nach der Krebsbehandlung in den Beinen gebildet haben. Katrin Öxners rechtes Bein hat es besonders schlimm erwischt. Es ist deutlich dicker als das linke und weist leichte Dellen auf. Die Haut spannt über dem prallen Gewebe. Ursache für die Schwellung? Die Lymphe wird aus den Beinen nicht mehr richtig abtransportiert und verbleibt im Gewebe. Denn durch die Entfernung mehrerer Lymphknoten im Bauchraum wurden auch Lymphbahnen durchtrennt. 3-mal die Woche muss Katrin Öxner deshalb zur manuellen Lymphdrainage. Eine spezielle Art der Massage, bei der der Lymphe von außen auf die Sprünge geholfen wird. Außerdem begibt sie sich 2-mal im Jahr für 2 Wochen ins Krankenhaus, unter die erfahrenen Hände der Physiotherapeutin Katja Pöll, die sie dort täglich behandelt. Wir haben also in der Regel 1/2 Stunde Zeit für die Lymphdrainage und danach werden dann bei Frau Öxner die Beine bandagiert, beide. Und damit muss sie dann 22 Stunden aushalten. Nach der Lymphdrainage kommt eine entzündungshemmende Creme auf die Beine. Denn was jetzt folgt, ist eine Strapaze für Haut und Patientin und doch unerlässlich, um dem Lymphödem beizukommen. Beide Beine werden fest bandagiert, von den Zehen bis hoch zum Schritt. Durch das An- und Entspannen der Muskeln kommt von innen Druck auf die feinen Lymphgefäße. Wenn nun die Kompressionsbandage von außen dagegen presst, erklärt die Physiotherapeutin, hat man da schon eine Lymphflussförderung. Es aktiviert auch diese Lymphgefäße, mehr abzutransportieren und verhindert Rückfluss, dass es wieder reinfließt. Im Gegensatz zum Blutkreislauf wird das Lymphgefäßsystem nicht von einer zentralen Pumpe angetrieben, so Dr. Birgit Fosso vom Klinikum Freising. Es hat seinen eigenen Schrittmacher, sogenannte Lymphherzchen. Diese pulsieren, gesteuert vom vegetativen Nervensystem. Winzige Klappen entlang der Röhrchen öffnen sich für die einströmende Lymphe. Je mehr Lymphflüssigkeit im Gewebe anfällt, desto mehr wird auch abtransportiert. Diese Klappen bewirken, dass sich die Lymphflüssigkeit nur in eine Richtung bewegen kann, nämlich nach oben, wo sie kurz vor dem Herzen in die obere Hohlvene strömt. Die Lymphgefäße sind weniger ein Pumpgefäß als wie ein Soggefäß. Das heißt, habe ich Lymphflüssigkeit da, macht das Gefäß auf, macht und entspannt sich wieder. Und dadurch wird das Ganze abtransportiert. Diese Pulsationen bestehen oder finden in der Regel zwischen 1 bis 10 Mal pro Minute statt. Bei starker körperlicher Anstrengung, etwa wenn wir rennen, kann sich dieser Pulsschlag auf rund 30 pro Minute erhöhen. Das liegt an der sogenannten Muskelpumpe. Durch das An- und Entspannen der Muskeln bekommen die Lymphgefäße ständig Impulse. Sie werden dadurch in ihrem Abtransport angeregt und unterstützt. Funktioniert der Abfluss nicht, wie bei der Lymphpatientin Katrin Öxner, kommt es zum Stau. Das Gewebe schwillt an. Der Dr. Strüssenreuter, der die Station gegründet hat, hat immer gesagt, eine Bandage muss ein Kunstwerk sein. Die Physiotherapeutin Katja Pöll legt ihrer Patientin große Schaumstoffteile um die Beine, um den Druck gleichmäßig zu verteilen und Einschnürungen zu vermeiden. Danach werden sie mit mehreren Schichten Kompressionsbinden umwickelt. Zu guter Letzt kommt noch ein mit Schaumstoffschnipseln gefüllter Schlauch um die Beine, wiederum fixiert mit Kompressionsbinden. Die unregelmäßige Struktur der Schaumstoffbrocken soll das Gewebe zusätzlich sanft stimulieren, erklärt die Lymphologin Birgit Fosso. Lymphödeme sind typische Folgeerkrankungen nach Krebsoperationen oder Bestrahlungen. Am häufigsten betreffen sie Arme und Beine. Sie können aber auch auftreten, wenn durch eine Verletzung oder eine Operation im Gewebe mehr Lymphflüssigkeit als gewöhnlich anfällt, weil zusätzlich Wundflüssigkeit entsteht und geronnenes Blut abtransportiert werden muss. Ein intaktes Lymphgefäßsystem kann diese zusätzliche Last bewältigen und die Schwellung bildet sich mit der Zeit zurück. Einem geschwächten Lymphgefäßsystem gelingt dies nicht und es kommt zur Bildung eines chronischen Lymphödems. Außerdem gibt es auch Menschen, bei denen von Natur aus zu wenige Lymphgefäße angelegt sind oder der Lymphfluss zu träge ist. Bei ihnen tritt die Erkrankung meist im Laufe der Pubertät oder während einer Schwangerschaft auf und begleitet sie dann ihr Leben lang. So Birgit Fosso. Ich vergleiche es für die Patienten immer gerne mit Frührente. Die Lymphgefäße wollen ihre volle Kapazität nicht mehr leisten, sondern nur noch 70%. Und diese 30% muss man dann mit der Kompression eben in Schach halten. Die nicht elastischen Kompressionsstrümpfe müssen sich die Patienten im Sanitätshaus für die betroffenen Beine und Arme individuell anpassen lassen. Und zwar im entstauten Zustand. Nur so können sie helfen, Ödeme einzugrenzen und den Lymphfluss anzuregen. Und natürlich, indem man sie trägt. Und zwar Tag ein, Tag aus. Sommer wie Winter, betont die Physiotherapeutin Katja Pöll. Wenn man das macht, kann man das gut im Zaum halten, ohne dass es schlimmer wird. Das steht und fällt mit der Eigenaktivität vom Patienten. Wenn der Patient sich gut kümmert, kann man das gut im Griff haben. Der Ursprungszustand lässt sich bei dieser chronischen Erkrankung nicht wiederherstellen. Lymphexperten wie Physiotherapeutin Katja Pöll und Lymphologin Birgit Fosso stellen immer wieder fest, dass es an der Aufklärung der Patienten durch die Ärzte mangelt. Für jeden Onkologen bzw. Chirurgen ist es wichtig, den eigentlichen Krebs, den Bösewicht, zu beseitigen und nimmt halt für ihn das kleinere Übel eines späteren Lymphödems in Kauf und lässt leider häufig die Patienten mit dem Problem dann allein. Ein Manko, das Katrin Oechsner nach ihrer Krebsbehandlung am eigenen Leib erfahren hat. Ich habe gemerkt, dass mein Bein dick ist. Ich hatte sicherlich ambulante Lymphdrainage, aber die bewirkte fast nichts. Es fließt ja sofort wieder dazu und es wurde immer schlimmer, es wurde zusehends schlimmer und ich wusste nicht, wohin mit mir. Ja. Mit dieser Erfahrung ist Katrin Oechsner nicht alleine. Untersuchungen zeigen, 2/3 der Lymphödeme in Deutschland werden nicht richtig behandelt. Oftmals verschreiben Ärzte Entwässerungstabletten, kontraproduktiv bei einem Lymphödem, denn die gestaute Lymphe ist eine eiweißreiche Flüssigkeit. Entzieht man ihr das Wasser, lagert sich das Eiweiß im Gewebe ab und kann sich dort verhärten. Die Lymphpatienten büßen die Fehl- oder Nichtbehandlung mit fortschreitender Einschränkung ihrer Beweglichkeit und mitunter mit Schmerzen, ganz abgesehen davon, dass viele natürlich unter dem unschönen Anblick ihrer chronisch geschwollenen Körperteile leiden. Unbehandelt können Lymphödeme, wie die von Katrin Oechsner, lebensgefährlich werden. Das Bein würde ausufern, es würden sich im Zehenbereich sogenannte Papillome entwickeln, das sind brokkoliartige Auswüchse. Frau Oechsner würde eine sogenannte Stauungsdermatitis entwickeln, das heißt, das Gewebe wird ganz heiß und rot und ist natürlich anfällig, wenn man sich dann irgendwo anstößt, aufzuplatzen, dass sich entweder eine richtige Wunde, ein sogenanntes Ulkus, sich bildet. Oder dass, wenn Bakterien reinkommen, so gestaute Beine dann besonders anfällig sind gegenüber einer Wundrose. Eine Wundrose bedeutet, dass durch kleine Hauteinrisse Bakterien reingekommen sind, die dann rasant zu einer Infektion des Beines führen und unter Umständen bis hin zur Blutvergiftung und zum Tod. Im Gegensatz zum Blutgefäßsystem bilden die Lymphgefäße keinen geschlossenen Kreislauf, sondern ein dichtes Netz, das dem Wurzelgeflecht einer Pflanze gleicht. Feinste Lymphbahnen beginnen überall an der Körperoberfläche, im Gewebe dicht unter der Haut, in unmittelbarer Nähe der zarten Verästelungen von Arterien und Venen. Auf ihrem Weg ins Körperinnere, im Bauchraum, vereinigen sie sich zu immer größeren Lymphbahnen, die schließlich im Bereich des Schlüsselbeines in den venösen Blutkreislauf einmünden. Bevor sich die Lymphe allerdings in der Vene mit dem Blut vereint, passiert sie zahlreiche Lymphknoten. Rund 600 dieser kidneybohnenförmigen Gebilde besitzt der Mensch. Zarte Filterorgane und gelegen am Halse, in der Achselhöhle, den Ellenbogengelenken, der Kniekehle und an ähnlich intimen und zärtlichen Körperstellen. So noch einmal Dr. Behrens aus Thomas Manns Zauberberg über die Lymphknoten. Weniger poetisch könnte man sie auch als Kläranlagen des Körpers bezeichnen. Jedenfalls erfüllen sie eine lebenswichtige Funktion im Organismus. Abfallstoffe wie tote Zellen oder Zelltrümmer werden hier zerlegt und entsorgt, aber auch Erreger bekämpft, die in den Körper eingedrungen sind. Die Lymphknoten sind, wie das gesamte lymphatische System, maßgeblich für unser Abwehrsystem, erläutert Professor Günther Schliemock, Immunologe am Klinikum Augsburg. Da findet dann der Kontakt zwischen den Erregern, zwischen den Fremden und dem Immunsystem statt. Und da werden dann diese Antikörper, zytotoxischen Zellen gebildet, die dann eben Erreger, zum Beispiel Bakterien, Viren, Pilze, abtöten können. Nach einem Art Schlüsselprinzip docken die an und töten dann diese Zellen ab. Verantwortlich für die Bekämpfung von Erregern sind weiße Blutkörperchen namens Lymphozyten. Das sind die wichtigsten Immunzellen des Organismus. Gebildet und für ihre Aufgabe vorbereitet werden sie in den sogenannten primären Lymphorganen, im Knochenmark und im Thymus, einem Organ, das sich nach dem Jugendalter zurückentwickelt. Der Thymus bildet im Laufe von Kindheit und Jugend ein großes Heer an Lymphozyten aus. Anschließend wandelt er sich um in Fettgewebe. Rund 1 Billion Lymphozyten sind im Körper ständig auf der Suche nach Eindringlingen. Unter ihnen tummeln sich auch langlebige Gedächtniszellen. Durch sie ist ein gesunder Körper geschützt vor Krankheiten, die er schon einmal überstanden hat. Aktiviert werden die Immunzellen in den Lymphknoten. Bei einer akuten Infektion werden sie zur Vermehrung und zur Produktion von Antikörpern angeregt. Diese gelangen dann über die Lymphgefäße ins Blut und erreichen so den Infektionsherd. Das Lymphsystem läuft auf Hochtouren, denn der Erreger muss möglichst rasch abgewehrt werden. Sicht- und spürbar wird diese Aktivität oftmals an den Lymphknoten, erläutert Birgit Fosso, Lymphologin am Klinikum Freising. Die schwellen an durch diese starke Reaktion. Es müssen mehr Immunzellen dorthin, mehr gebildet werden. Es ist sozusagen Kampfschauplatz. Und dadurch dieses schmerzhafte Anschwellen, wenn ich einen Infekt habe. Ein gutes Zeichen, weil wenn ich einen Infekt zum Beispiel der Nasennebenhöhlen habe und ich habe geschwollene Lymphknoten am Hals und am Kiefer oder auch am Ohr gelegen, dann weiß ich, es funktioniert. Lymphknoten schwellen aber auch an, wenn die Produktion von Lymphozyten aus dem Ruder läuft. Aufgrund einer genetischen Fehlsteuerung werden dann mehr Immunzellen produziert, als eigentlich benötigt werden. Oder sie werden nicht mehr ausreichend abgebaut. Auf diese Art entstehen sogenannte Lymphome, also bösartige Lymphknotenvergrößerungen, so der Onkologe Günther Schliemock. Das Zweite ist natürlich, dass diese Lymphzellen sich nicht nur wie bei einer Infektion an einer Stelle, sondern überall im Körper ausbreiten können. Die Lymphzellen, die auch im Knochenmark sind, können sie auch im Knochenmark ausdehnen, können da die normale Blutbildung verdrängen. Deswegen viele Patienten entwickeln eine Blutarmut, können eine Verminderung der Blutplättchen mit der entsprechenden Blutungsneigung entwickeln. Ja, es gibt Lymphknotentumoren, die lebensbedrohlich sind. Ja. In den Lymphknoten fließt die Lymphe etwa 100-mal langsamer als in den Lymphbahnen. Bis zu 20 Minuten verweilt sie in einem Lymphknoten. Und das ist gut so, denn je länger die Lymphe darin verbleibt, desto gründlicher kann sie gereinigt werden. Viele schädliche Substanzen werden anschließend über unsere Entgiftungsorgane Leber und Nieren ausgeschieden. Da die Lymphknoten ja als Filter fungieren, können sich dort zum Beispiel auch Tumorzellen festsetzen, die mit der Lymphe von ihrem Ursprungstumor weggetragen wurden. Außerdem lagern sich manche Giftstoffe, wie zum Beispiel Teer aus dem Tabakrauch, als Abfallprodukte in den Lymphknoten ab. In der Pubertät fällt es der heute 33-jährigen Maren Armer zuerst auf. Ihre Beine werden immer dicker, der Oberkörper bleibt schlank. Allen Diätversuchen zum Trotz pendelt es sich schließlich bei einem Unterschied von 2 Konfektionsgrößen ein, bis Maren schwanger wird und ihr Beinumfang plötzlich weiter zunimmt. Hinter dem, was umgangssprachlich manchmal als Reiterhosen bezeichnet wird, steckt ein Lipödem. Das hat eigentlich vorher kein Arzt erkannt. Jeder sagt, nehmen Sie es ab. Aber das sagt sich so einfach, abgenommen habe ich ja. Ich habe auch schon mal 20 Kilo mehr gewogen, aber an den Beinen bleibt es halt hängen. Und es war einfach Zufall, dass ich wirklich an jemand geraten bin in dem Sanitätsgeschäft, der sich gut ausgekannt hat. Viele andere, die haben da riesen Odyssee hinter sich mit falscher Stumpfversorgung, die einen alles wundscheuert und wo einen alles überquillt, was einfach nicht passt. Maren Armers Erkrankung ist eine Fettverteilungsstörung, bei der sich zunächst an Oberschenkeln und Hüften übermäßig Fett ablagert. In diesem gut durchbluteten Fettgewebe fällt viel Lymphflüssigkeit an, dessen Abtransport den Lymphgefäßen eine dauerhafte Höchstleistung abverlangt. Diese erlahmen im Laufe der Jahre und dann kann sich zusätzlich ein Lymphödem bilden, ein Lieblymphödem. Es gibt verschiedene Stadien. Ich bin jetzt ungefähr Stadium 2 und Stadium 3 schaut furchtbar aus. Das sind dann richtig hässliche Elefantenbeine und die möchte ich nie bekommen. Ich tue alles, dass sich zumindest so hält, wie es jetzt ist. Maren Armer hält sich an die Empfehlungen, die für Lymphpatienten gelten und die Lymphologen vorbeugend allen Menschen ans Herz legen. Ausgewogene Ernährung, möglichst fettarme Ernährung. Denn Fett in der Nahrung verdickt die Lymphe, erschwert deren Abfluss und wirkt dadurch ödemfördernd. Dazu tägliche Bewegung, am besten in Form von Ausdauersport. Ideal ist Wassergymnastik, denn hier wird die Lymphe allein schon durch den Wasserdruck aktiviert. Und keine einschnürende Kleidung, damit der Lymphfluss nicht von außen behindert wird. Außerdem legt Maren Armer abends die Beine hoch und trägt eisern ihre Kompressionsstrumpfhosen, die ihr mittlerweile zur zweiten Haut geworden sind. Für Lymphpatienten und die behandelnden Ärzte und Therapeuten gilt vielleicht in besonderem Maße, was Hofrat Dr. Behrens im Zauberberg äußert. Es ist gut und kann gar nicht schaden, wenn man auch unter der Epidermis ein bisschen Bescheid weiß. Die allerfeinste Lymphe. Diese unscheinbare Körperflüssigkeit hat mehr Beachtung verdient. Am besten nicht erst dann, wenn sie sich durch unansehnliche Schwellungen bemerkbar macht. Sie hörten das Lymphsystem, Abfalltransport durch den Körper, von Susanne Hofmann. Es sprachen Hemmer Michel, Johannes Hitzelberger und Christian Baumann. Technik Gudrun Greger, Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.